SWR 2 Wissen. Die fünf Gärten der Kanak über Neukaledonien und das Kulturzentrum Tibau, berichtet Karl Rössel. Kanaki, mein Land, deine stolzen Bewohner, geboren auf heiliger Erde und für immer verbunden mit den Vorfahren, verkündigen vor aller Welt und vor der Geschichte deine uneingeschränkte Freiheit. Das Land Kanaki, das in diesem Lied besungen wird, liegt im Pazifischen Ozean, etwa 1500 Kilometer östlich von Australien. Es besteht aus einer Hauptinsel namens Grande Terre sowie mehreren kleineren Inseln und Atollen. Kanaki ist auch heute noch eine französische Kolonie und hierzulande besser bekannt unter dem Namen Neukaledonien. Die Franzosen gaben der Inselgruppe diesen Namen, als sie sie Mitte des 19. Jahrhunderts eroberten. Bis heute haben deren Ureinwohner, die Kanak, ihre Unabhängigkeit nicht durchsetzen können. Ihr Kampf für Freiheit und Selbstbestimmung hat zahlreiche Opfer gekostet, bis in die jüngste Vergangenheit. So fiel 1989 Jean-Marie Tjibaou, der Sprecher der Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, FLNKS, einem Attentat zum Opfer. Er hat den Aufruf zur Befreiung Kanakis verfasst. Die Band Wanjib hat ihn vertont. Jean-Marie Tjibaou stammte von Grande Terre, der Hauptinsel Neukaledoniens, die mit einer Länge von 400 Kilometern zu den größten der gesamten Pazifikregion gehört. Anders als auf den atollähnlichen Nachbarinseln ragen hier steile Bergketten bis zu 1600 Meter hoch in den Himmel. Die Täler und die Dörfer entlang der Küsten werden fast ausschließlich von Kanak bewohnt. Ihr traditioneller Name bedeutet nichts anderes als Mensch. Wenn hierzulande Rassisten die Bezeichnung Kanaken, also Menschen, als Schimpfwort gebrauchen, dokumentieren sie damit nur ihre eigene Dummheit. Dass ausgerechnet die Kanak, die auf ihren tropischen Inseln im Pazifik auf eine jahrtausendealte Kultur zurückblicken können, zum Inbegriff rassistischer Vorurteile in Deutschland wurden, mag darauf zurückzuführen sein, dass Kanaken noch bis in die 30er Jahre nach Europa verschleppt und hier als exotische Wilde in sogenannten Menschenschauen vorgeführt wurden, auch in zoologischen Gärten in Deutschland. Auch in ihrem eigenen Land wurden die Kanak von den französischen Kolonialherren nicht als gleichberechtigte Menschen betrachtet. Wo die französischen Siedler fruchtbaren Boden oder wertvolle Rohstoffe wie Nickel, Chrom, Kobalt, Mangan fanden, vertrieben sie die Kanak von ihrem Land. Es entstanden die großen Nickelminen auf der Hauptinsel Grande Terre. Heute konzentrieren sich die französischen Siedler weitgehend in der Inselhauptstadt Nouméa. Mit ihren Kirchen und Pavillons, Markthallen und Cafés wirkt Nouméa wie eine südfranzösische Kleinstadt. Auch wenn hier in den Parks tropische Bäume und üppige Blumen wachsen und der Blick vom Hafen weit hinaus über den Pazifik schweift. Verblüffend, dass das spektakulärste Gebäude dieses französischen Kolonialstädtchens, ein 1998 eröffnetes Kulturzentrum, den Namen des gefallenen Befreiungskämpfers Jean-Marie Tjibaou trägt. Das Centre Culturel Tjibaou liegt 10 Taximinuten von der Stadtmitte Nouméas entfernt auf einer von türkisfarbenem Wasser des Pazifiks umspülten Halbinsel. Die von Renzo Piano, dem Architekten des Centre Pompidou in Paris, erbaute Anlage wirkt wie eine kleine Welt für sich. Sie besteht aus 10 in einer Reihe erbauten Ausstellungspavillons aus Glas, die zur Hälfte mit hohen, silbrig glänzenden Holzverstrebungen verkleidet sind. Wie riesige Parabolspiegel einer Sternwarte ragen sie aus dem üppigen Regenwald heraus. So futuristisch diese Anlage wirkt, ihr Aufbau folgt doch dem eines traditionellen Dorfes, wie Sonja Condolo erklärt, die Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit des Centre Culturel Chibaou. Le Centre Culturel Chibaou a été mis en place, elle a été décidée pour promouvoir en fait la culture Kanak. Das Zentrum wurde mit dem Ziel errichtet, die Kultur der Kanak und auch von anderen Inseln Ozeaniens zu fördern, die bis dahin eher verschwiegen wurde und sich keiner besonderen Wertschätzung erfreute. So haben wir in der Schule zwar viel über Frankreich erfahren, aber nahezu nichts über unsere eigene Kultur. Das Zentrum ist angeordnet wie die Dörfer der Kanak, in denen auch traditionell alle Hütten hintereinander an einer zentralen Allee stehen, an deren Ende der Dorfchef wohnt. Wenn die Besucher des Zentrums durch die modernen, futuristisch wirkenden Pavillons streifen, sollen sie einen Eindruck von der Lebensweise der Kanak erhalten. Die Ausstellungspavillons sind in drei Dörfer unterteilt, wie Sonja Condolo erläutert. Donc là nous sommes dans le premier village qui est en fait consacré aux salles d'exposition. Donc nous avons des non seulement des salles d'exposition semi-permanentes sur des objets qui appartiennent au patrimoine Kanak. Im ersten Dorf sind permanente Ausstellungen über die Kanak zu sehen. Das zweite Dorf beherbergt die Mediathek, die wohl die einzige sein dürfte, die sich ganz auf die Dokumentation der Kulturen Ozeaniens spezialisiert hat. Und im dritten Dorf finden Veranstaltungen statt. Eine Besonderheit dieses ungewöhnlich fantasievoll gestalteten Kulturzentrums ist der Chemin Kanak, ein Lehrpfad durch die tropische Vegetation rund um das Center. 5 Gärten demonstrieren nicht nur Bedeutung und Nutzen verschiedener Pflanzen für die Kanak, sondern sie repräsentieren auch 5 Etappen aus dem Leben von Thea Kanake, für die Kanak der mythische Schöpfer allen Seins. Erster Garten, der Ursprung des Lebens. Zu Beginn aller Zeit berührte der Mond einen Felsen, der aus dem Ozean ragte. Und unter der Kraft seiner Strahlen entstanden die ersten Lebewesen. Eidechsen, die sich an den Stein klammerten, und Schlangen, die ins Wasser glitten. Diese Urwesen gebaren Thea Kanake. Hier beginnt der Pfad der Kanak. Seine erste Etappe erzählt von der Schöpfung der Welt. Die Geschichte wird illustriert durch den Felsen hier in dem Wasserbecken. Auf Schautafeln erläutern wir die Bedeutung der jeweiligen Pflanzen für die Kanak. Zweiter Garten. Die Geheimnisse der Erde. Geboren in vollkommener Unwissenheit bittet Thea Kanake die Geister, ihm die Geheimnisse der Steine und Kräuter zu offenbaren und die Kunst, Pflanzen zu züchten, kurz um all das, was er zum Überleben auf der Erde braucht. So lernt er, die ersten Yamswurzeln und Tarotfelder anzulegen. Dans la deuxième étape du chemin Kanak, qui est la mise en valeur de la terre nourricière, avec notamment 2 plantes qui sont très importantes dans la culture Kanak. Diese beiden Pflanzen sind sehr bedeutsam für die Kultur der Kanak, denn sie sind die Grundlage unserer Ernährung. Hier ist deshalb ein Tarotfeld angelegt, und daneben sieht man die Yamswurzeln, bei deren Ernte jedes Jahr ein großes Fest gefeiert wird. Wenn der Dorfchef das erste Stück davon gegessen hat, wird die restliche Ernte unter den Familienclans aufgeteilt. Dritter Garten. Auf den Spuren der Vorfahren. Von den Geistern erlernt Thea Kanake auch das Leben in der Gemeinschaft. So tauscht er seine ersten selbst geernteten Yamswurzeln ein und erhält im Gegenzug Hilfe beim Bau einer großen Rundhütte. Er pflanzt einen Araukarienbaum, der seitdem das Wahrzeichen jeder heiligen Stätte ist, und spricht sein erstes Wort. Et toujours par rapport à l'allée centrale, il y a deux plantes aussi qui sont très importantes chez nous, qui est l'Araucaria, que vous voyez au premier plan, et le cocotier. In jedem unserer Dörfer finden sich zwei Baumarten, die eine besondere Bedeutung haben. Araucarien und Palmen. Die Palme repräsentiert das weibliche Element und der Araucarienbaum das männliche. Deshalb säumen stets beide den Weg, der zur Hütte des Dorfchefs führt. Vierter Garten. Im Land der Toten. Als Thea Kanake alles über die Lebenden weiß, beschließt er, den Tod kennenzulernen. Er nähert sich einem Banyanbaum, der Wohnstätte der Geister. Über dessen Luftwurzeln dringt er in die Unterwelt ein und durchquert das Land der Toten, bis er im Bauch seiner Mutter ankommt. Donc vous verrez tout à l'heure, il y a toute une plantation d'aloès qui symbolise en fait ces endroits où on n'a pas droit d'y aller parce que ce sont des endroits où sont les sépultures en fait des morts. Durch die Anpflanzung bestimmter Bäume werden Gebiete markiert, die niemand betreten soll, weil sie den Toten geweiht sind. Keiner hat das Recht, deren Ruhe zu stören, auch wenn sie sich umgekehrt durchaus unter die Lebenden mischen. Fünfter Garten. Die Wiedergeburt. Wie Schößlinge aus einem toten Baumstumpf hervorsprießen, so vermag auch Thea Kanake die Felsöffnung zwischen den Welten zu durchdringen, das Symbol der Wiedergeburt. Er flüstert seine Worte einem Casuarina-Baum zu, in dessen Blättern sie auf immerdar nachklingen, und eröffnet damit ein neues Zeitalter. Là, vous voyez un rocher qui est percé, simplement pour dire que le monde des esprits qui est ici, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hier sieht man das Loch in den Felsen. Es symbolisiert, dass die Toten in eine andere Welt übergehen, aber auch, dass sie in unsere zurückzukehren vermögen. In manchen Gegenden heißt es, dass die Welt der Toten tief unten auf dem Meeresgrund liege. Anderswo symbolisiert dieser Baum den Tod, denn unter seinen Ästen werden die Verstorbenen aufgebahrt. Europäer, die hierher kommen, wundern sich immer, warum die Kanak nicht durch die Wälder spazieren. Aber für uns ist der Wald eine heilige Stätte, in der unsere Vorfahren leben. Ein Ort, der einem Angst einzujagen vermag und an dem man es nicht wagt, sich auf ein Abenteuer einzulassen. Verweist der Chemin Kanak eindrucksvoll auf jahrtausendealte Mythen, so spiegeln die Ausstellungen junger Künstler, die Dokumente in der Mediathek und die Konzerte engagierter Kanak-Bands in diesem Kulturzentrum eher die heutige Lebenssituation der traditionellen Bewohner Neukaledoniens, die noch immer von der französischen Kolonialherrschaft geprägt ist. Daran erinnern auch Name und Standort dieses bemerkenswerten Kulturzentrums, die keineswegs zufällig gewählt wurden. 1975 genau hier fand 1975 ein Festival unter dem Titel Melanesien 2000 statt. Damals konnten die Kanak erstmals in aller Öffentlichkeit ihre Kultur präsentieren. Initiator dieser Veranstaltung war Jean-Marie Djibaou, der Führer der Unabhängigkeitsbewegung, der 1989 ermordet wurde. Sein Ziel war es, den Wert unserer Kultur und unseres traditionellen Zusammenlebens zu demonstrieren. Deshalb hat dieser Standort einen symbolischen Wert und eine ganz besondere Bedeutung. Das von Jean-Marie Djibaou organisierte Festival war so bedeutsam, weil die französischen Kolonialherren die Kanak und ihre Kultur über ein Jahrhundert gnadenlos verfolgt hatten. Was die französische Kolonialherrschaft im abgelegenen Pazifik, 20.000 Kilometer von Paris entfernt, bedeutete, erläutert Louis Cotra Ureji, langjähriger politischer Weggefährte Djibaous und Präsident der größten Gewerkschaft Neukaledoniens. Nous avons été colonisés en 1853. Wir wurden 1853 von Frankreich kolonisiert. Danach hatten wir keinerlei Rechte mehr und wurden als Kanak in sogenannten Stammesreservaten zusammengepfercht. Bis 1950 durften Kanak keine öffentlichen Schulen besuchen. Und erst Anfang der 50er Jahre wurde uns das Wahlrecht zugestanden. Wir durften abends nicht mehr auf die Straße. Und erst als die Kanak eine politische Partei gründeten, musste Frankreich nach und nach unsere Menschenrechte anerkennen. Diese wurden uns aber nicht aus freien Stücken gewährt, sondern waren Ergebnis der Tatsache, dass unser Widerstand auch internationale Unterstützung fand. Louis Cotra Ureji gehört zur ersten Generation von Kanak-Jugendlichen, die Anfang der 60er Jahre in Neukaledonien ein Gymnasium besuchen durfte. 1962 konnte erstmals ein Kanak in Neukaledonien das Abitur machen. Als sich in den 70er Jahren die politischen Auseinandersetzungen zwischen den Kanak und der französischen Kolonialmacht zuspitzten, war Louis Cotra Ureji bereits an der Seite Jean-Marie Tjibaous politisch aktiv. Jean-Marie Tjibaou wurde 1936 in Tiendanite geboren, einem Dorf im Norden der Hauptinsel Grande Terre. Weil die französischen Kolonialherren keine öffentlichen Schulen für die Kanak bauten, konnte Tjibaou nur in eine katholische Missionsschule gehen. Er besuchte danach ein Priesterseminar und ließ sich 1965 zum Priester weihen. Nach einem Studienaufenthalt in Frankreich, wo er in Lyon und Paris Soziologie- und Ethnologievorlesungen hörte, legte er 1970 sein Priesteramt nieder, um sich fortan für das Selbstbestimmungsrecht der Kanak einzusetzen. Als Bürgermeister seines Heimatortes, als Vertreter der Kanak in der Inselregierung und als Mitglied der Unabhängigkeitsbewegung, die sich in den 80er Jahren zunehmend radikalisierte. Denn die große Mehrheit der Kanak lebte in Armut, während die meisten französischen Siedler in Nouméa ein angenehmes Leben führten. 1984 verabschiedete die französische Nationalversammlung ein Statut für Neukaledonien, das den kolonialen Status der Inseln festschrieb. Die Unabhängigkeitsbewegung reagierte darauf mit einem Boykott der Wahlen, die für den 18. November 1984 angesetzt war. Berühmt geworden ist das Foto, das Eloy Machereau zeigt, wie er am Wahlabend eine der Wahlurnen mit einer Axt zertrümmert. Damals schlossen sich die politischen Organisationen der Kanak zur Befreiungsfront FLNKS zusammen, der Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. Am 1. Dezember 1984 bildete sie eine eigene provisorische Regierung für unser Land. Jean-Marie Tjibaou übernahm den Vorsitz der Befreiungsfront FLNKS. Die europäischen Siedler und die französische Kolonialmacht reagierten auf deren Gründung mit blankem Terror. Le 5 décembre 84. Nur wenige Tage später, am 5. Dezember 1984, verübte ein französisches Kommando ein Attentat auf die Familie von Jean-Marie Tjibaou, bei dem 10 Kanak ermordet wurden. Er selbst überlebte nur, weil er gerade nicht bei seiner Familie war. Wenig später, im Januar 1985, wurde Eloy Machereau von den französischen Kolonialtruppen umgebracht. Es war eine Zeit großer Unruhen. Ende der 80er Jahre spitzte sich die politische Lage in Neukaledonien weiter zu. Weil die Franzosen am Kolonialstatus der Inseln festhielten, sprengte die Unabhängigkeitsbewegung Nickelminen französischer Firmen in die Luft, um die Kolonialverwaltung an ihrem wichtigsten, ihrem wirtschaftlichen Nerv zu treffen. Frankreich entsandte daraufhin immer größere Truppenkontingente nach Neukaledonien. Nous avons compté au plus fort de l'occupation militaire 14.000. Auf dem Höhepunkt der Militarisierung waren hier 14.000 französische Soldaten, Spezialeinsatzkommandos und Paramilitärs im Einsatz. Bei einer Kanak-Bevölkerung von gerade 70.000 Männern, Frauen und Kindern bedeutete dies einen Soldaten für je 5 Kanak. Weil Frankreich immer weitere Siedler in seine Pazifikkolonie entsandte und die Kanak langsam zur Minderheit in ihrem eigenen Land wurden, stand Neukaledonien Ende der 80er Jahre am Rande eines Bürgerkriegs. 1988 entschieden wir uns erneut gegen ein von der französischen Regierung nur leicht verändertes Statut für Neukaledonien. Unsere Oppositionsbewegung attackierte damals mehrere französische Polizeiposten, so auch auf der Insel Ouvert. Dort nahmen Kanak-Aktivisten französische Gendarmen gefangen und hielten sie in der Höhle von Gossana als Geiseln fest. Im Mai 1988 stürmte ein französisches Sondereinsatzkommando die Höhle auf Ouvert. Dabei kamen 19 unserer Leute um. Die Insel Ouvert erfüllt auf den ersten Blick alle Traumvorstellungen von der Südsee. Sie ist 25 Kilometer lang, an ihrer schmalsten Stelle gerade 45 Meter breit und geformt wie die Sichel des Halbmondes. Von einem Ende bis zum anderen erstreckt sich in der weiten halbrunden Bucht an türkisfarbenem Wasser ein sanfter weißer Sandstrand, wie man ihn sich schöner nicht ausmalen könnte. Die wenigen Europäer, die auf Uvea leben, arbeiten entweder für die französische Kolonialverwaltung oder für die Polizei. Deren Station, inmitten der abgeschiedenen, überaus friedlich wirkenden Insel, gleicht einer Festung. Hinter hohen Stacheldrahtzäunen verbarrikadiert stehen gepanzerte Jeeps und auf dem Dach flattert die Fahne der französischen Kolonialmacht. Nur ein paar hundert Meter weiter erinnert ein bedrückendes Denkmal an ihre Opfer. Gegenüber der kleinen Inselkirche und direkt über dem märchenhaften Strand liegen die Gräber der 19 Kanak, die 1988 von französischen Spezialtruppen in der Höhle von Gossana niedergemetzelt oder später in Polizeihaft zu Tode gefoltert wurden. Der hochgerüsteten Militärmacht Frankreich sah sich die Unabhängigkeitsbewegung der Kanak nicht gewachsen. Um einen verlustreichen Krieg zu vermeiden, ließ sich die FLNKS deshalb 1988 auf Verhandlungen mit der französischen Regierung ein. Louis Cotra Ouredji gehörte damals, zusammen mit Jean-Marie Thibault, zu der Delegation der Kanak, die im Pariser Matignon-Palast eine Art Friedensvertrag aushandelte. Donc nous avons signé les accords de Matignon-Oudinot en 88 à la suite de ce qui s'est passé à Uvea. Im Vertrag von Matignon, den wir nach den Ereignissen von Uvea 1988 unterzeichneten, ging es uns vor allem darum, Chancengleichheit für die Kanak in allen Bereichen durchzusetzen, in der Ausbildung, im Berufsleben und bei der Übernahme politischer Verantwortung. Auch forderten wir einen Ausbau der öffentlichen Infrastruktur in den Teilen Neukaledoniens, die hauptsächlich von Kanak bewohnt werden. Und der dritte wesentliche Punkt war, dass Kanak nach und nach die Kontrolle über die Wirtschaft ihres Landes übernehmen sollten. Neukaledonien ist eines der reichsten Länder der Welt und verfügt im internationalen Vergleich über die drittgrößten Nickelvorräte. Deshalb war eines unserer Ziele, dass unsere Leute endlich einen Fuß in den wichtigen Bergbausektor bekommen sollten. Auch der Bau des Kulturzentrums der Kanak in Nouméa ist ein Ergebnis des Vertrages von Matignon aus dem Jahr 1988. Im Gegenzug für französische Zugeständnisse wie dieses mussten die Verhandlungsführer der Kanak damals allerdings das von ihnen seit langem geforderte Referendum über die Unabhängigkeit ihrer Inseln um 10 Jahre zurückstellen. Viele Kanak kritisierten den Vertrag von Matignon, weil darin die französische Kolonialherrschaft weiter festgeschrieben wurde und weil er an der Basis der Befreiungsfront FLNKS nicht diskutiert worden war. Insbesondere die Angehörigen der gefallenen Unabhängigkeitskämpfer auf der Insel Uvea fühlten sich von den Kanak-Führern verraten. Wenig später, am 4. Mai 1989, war das erste Jahresgedächtnis des Massakers von Gossana. Zu dieser Gedenkfeier reiste auch die Führungsspitze der Befreiungsfront FLNKS nach Uvea. Als sie auf dem kleinen Friedhof der Insel eintraf, kam es zur Tragödie. Die FLNKS-Sprecher Jean-Marie Thibault und Jeven Jeven wurden von einem jungen Kanak erschossen, der anschließend im Kugelhagel von Chibaous Leibwächtern starb. Der Attentäter Jubeli Wea stammte von Uvea. Sein Vater war ein Jahr zuvor von französischen Soldaten mit Elektroschocks zu Tode gefoltert worden. Das Massaker an den 19 jugendlichen Kanak von Uvea durch die Franzosen und die Ermordung der prominentesten Kanak-Politiker durch einen aus den eigenen Reihen hinterließen einen Schock, von dem sich die Unabhängigkeitsbewegung in Neukaledonien bis heute nicht erholt hat. Als 1998, 10 Jahre nach dem Vertrag von Matignon, endlich das vereinbarte Referendum über die Unabhängigkeit des Landes anstand, verzichtete die Befreiungsfront der Kanak darauf. Denn sie fürchtete eine Abstimmungsniederlage. Schließlich stellen die 86.000 Kanak inzwischen nur noch 44% der knapp 200.000 Bewohner Neukaledoniens. Und nach dem Willen der französischen Regierung sollten auch die französischen Siedler und andere Einwanderer bei dem Referendum stimmberechtigt sein. Deshalb ließen sich die politischen Vertreter der Kanak erneut auf Verhandlungen mit der Kolonialmacht ein. Im Ergebnis wurde das Referendum über die Unabhängigkeit um weitere 15 bis 20 Jahre verschoben. Aber Louis Cotra-Ureji sieht in diesem in Nouméa unterzeichneten Abkommen trotzdem einen wichtigen Schritt auf dem Weg in die Unabhängigkeit. Il y a une disposition importante dans ces accords, c'est que nous avons à l'intérieur de ces accords de Nouméa. Mit dem Vertrag von Nouméa wird erstmals eine eigenständige Staatsbürgerschaft für die Bewohner Neukaledoniens eingeführt. Sie steht all denen zu, die in unserem Land geboren oder vor 1993 eingewandert sind. Für uns ist wichtig, dass damit auch festgeschrieben ist, wer bei dem anstehenden Referendum stimmberechtigt sein wird. Denn wir sehen uns mit einer massiven Einwanderung aus Frankreich und aus anderen französischen Überseeterritorien konfrontiert. We come from Kanagi. We wanna stay as long as we like. We gonna live, we gonna fight. We gonna stand together as one. Well. We gonna live, we gonna fight. We gonna stand together as one. Well. Musiker wie die Gruppe One, die regelmäßig im Centre Culturel Tjibaou in Nouméa auftreten, bekennen sich heute mit Stolz dazu, Kanak zu sein und fordern in ihren Liedern die Freiheit ihres Landes. Trotzdem bleibt abzuwarten, ob das für umgerechnet 60 Millionen Euro von der französischen Regierung erbaute und mit französischen Geldern seit 1998 betriebene Kulturzentrum der Kanak eher zu deren Befriedung dient, wie es sich die französische Regierung erhoffen dürfte, oder ob mit der Aufwertung ihrer Kultur auch ihr politisches Selbstbewusstsein wächst und damit ihre Bereitschaft, aktiv für die Unabhängigkeit ihres Landes einzutreten. In SWR 2 Wissen hörten Sie Die fünf Gärten der Kanak. Karl Rössel berichtete über das Kulturzentrum Tjibaou in Neukaledonien.